Ja, hallo Hamburg, hier ist wieder eure Computer AG für euch. Heute mit der Sendung über den binären Schulalltag. Und gleich will ich euch erzählen, wo ihr bei Google am besten eure Hausaufgaben kopieren könnt. Und heute durch die Sendung führt uns Hexe. Wer unsere letzte Sendung gehört hat, der weiß, dass sie das letzte Mal zum Girls' Day bei uns war. Und heute moderiert sie schon ihre eigene Sendung. Also so schnell kann es gehen, wenn ihr euer Schicksal nur richtig in die Hand nehmt. Ich spiele jetzt gleich erstmal etwas Musik für euch. Das ist wie immer CC-Musik. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann gebt mal Creative Commons bei einer Suchmaschine eurer Wahl ein. Das ist auf jeden Fall Musik, die könnt ihr euch später gefahrlos aus dem Internet runterladen, weil die kann man nämlich frei verteilen. Und das spiele ich jetzt für euch. Fluguntauglich, Schule der Unwissenden. Und danach wird euch dann Hexe durch die Sendung moderieren. Alles explizieren, ja meinst du, du kannst alles dekodieren, ja meinst du, du lernst hier die Wahrheit der Welt, meinst du das wirklich, du närrischer Held? Wirklich, du blasser Narr. Keine Schule lernt dich die Liebe und kein Einser bringt dir den Frieden. Kein Diktat lernt dich die Wahrheit, keine Formel bringt dir die Klarheit. Such dir deine Lehrer woanders, denn das Leben sprengt jedes Maß. Reichen Vokabeln und der Mehrsatz zu den Parabeln. Meinst du, du bildest dich glücklich? Ja, ja, meinst du, Wissen macht unzerbrechen? Ja, ja, meinst du, die wahre Erkenntnis beruht auf reine Sachverständnis? Keine Schule lernt dich die Liebe. Lern dich die Wahrheit, keine Formel bringt dir die Klarheit. Such dir deine Lehrer woanders, denn das Leben sprengt jedes Maß. Willkommen bei Dr. Bunsen. Ich bin Hexe, wie schon Nerd6 eben anmoderiert hat, und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema soziale Netzwerke. Wir haben heute zwei Gäste, einen Gast schalten wir per Telefon und unser anderer Gast ist hier im Studio mit dem Nickname Drizzt. Ich würde vorschlagen, dass wir am Anfang uns vorstellen. Also ich würde jetzt bitten, Drizzt, stell dich mal vor, wer bist du? Hallo, ich bin Drizzt vom Gymnasium Korweichstraße. Bin jetzt in meinem 13. Jahrgang, habe jetzt heute meine letzte Klausur geschrieben und ja, sehe zuversichtlich der Zukunft entgegen und hoffe dann, ja, eine nette Sendung zu haben heute. Ja, ich freue mich auch auf diese Sendung und wir wollen gerade gucken, ob auch unser Gast per Telefon uns hört und zugeschaltet ist. Anscheinend. Hallo Nathalie, hörst du uns? Bist du dran? Oh je. Hallo. Hey, haben wir sie verloren? Sonst können wir sie ja vielleicht noch mal gleich versuchen. Genau, also, Wie ich schon erwähnt habe, ist unser Thema heute soziale Netzwerke unter anderem. Später möchten wir uns auch mit Open Source ein bisschen beschäftigen. Und da will ich dich jetzt erstmal fragen, was für Plattformen nutzt du? Nutzt du überhaupt welche und wie findest du das? Wie bist du darauf gekommen? Ach so, ich habe natürlich meinen SchülerVZ-Account, aber den versuche ich gerade ein bisschen verfallen zu lassen. Dann hatte ich mir mal überlegt, früher einen Facebook-Account zu machen, aber dann wegen den Datenschutzrichtlinien dann irgendwie wieder über den Haufen geworfen, weil was da drin steht, ist halt wirklich schon ziemlich schlimm und ziemlich konsumentenentmachtend. Genau, ja, zum Beispiel jetzt noch ein paar kurze Informationen zu sozialen Netzwerken. Nochmal vielleicht vorweg die Information, dass die ganzen Beiträge, die wir heute haben und die Quellen dazu, könnt ihr dann auf unserer Seite bei FSK nachlesen. Soziale Netzwerke, es gibt so viele verschiedene. Ganz oben, das Netzwerk, was am meisten genutzt ist, ist zum Beispiel MySpace. 220 Millionen Mitglieder weltweit. Dann kann ich zum Beispiel nennen am zweiten Facebook, was du schon eben erwähnt hast. Da sind 175 Millionen weltweit. SchülerVZ, was du eben auch nutzt, StudiVZ, da sind 13,1 Millionen Mitglieder weltweit. Dann gibt es auch sowas Stay Friends, wo eben eine Community, wo sich alte Schulfreunde wiederfinden möchten. Das sind dann 7,5 Millionen. Von einer Plattform, die ich selbst noch, von der ich gar nicht gehört habe, ist zum Beispiel Wer kennt wen? Die ist auch sehr bekannt, weil da zum Beispiel 5,5 Millionen Mitglieder weltweit sind. Und Platz 6 ist die Seite Lokalisten, die, glaube ich, auch schon per Werbung bekannt gemacht wird. Das sind 2,85 Millionen Mitglieder. Wie man sieht, ist die Vielfalt sehr groß. Man weiß nicht genau, manchmal hat man sogar Schwierigkeiten, sich entscheiden, so viele Plattformen, wo sind, ich glaube, die Entscheidung fällt immer dann aus, wo die Freunde sind, oder? Wieso hast du dich zum Beispiel auf SchülerVZ, wurdest du eingeladen oder wie hat sich das dann entwickelt? Ja, natürlich wurde ich eingeladen, das ist ja auch die Bedingung bei SchülerVZ, um das Ganze halt ein bisschen schülerintern zu halten. Und ich wurde eingeladen, dann war natürlich erstmal der erste Versuch, so viele Freunde wie möglich zu adden und erstmal hinzuzufügen, was halt ein ziemlich einfaches Bestreben ist, erstmal seinen Einflussbereich über das Portal halt ein bisschen zu vergrößern, indem man halt erstmal nach Leuten sucht, die man halt kennt und zur Not halt auch noch Leute wirbt, da beizutreten und dann halt mit denen in Kontakt zu bleiben und vielleicht irgendwelche Urlaubsfotos hochzuladen und irgendwie dann zu verlinken. Genau, ich habe mich auch Darf an meiner Schule... Darf ich einmal nochmal unterbrechen? Ich glaube, jetzt haben wir Nathalie dabei. Oh, das ist super. Ja, hi Nathalie. Sag mal was. Hi. Hört ihr mich? Oh Mann. Gut. Hi Nathalie, wir hören dich. Was? Okay, gut. Wir müssen dich irgendwie ein bisschen lauter bekommen. Mein Nickname ist Nathalie. Ich gehe auf das Gymnasium, die Klaus-Harm-Schule. Und meine Lieblingsfächer sind Englisch und Musik. Musik haben wir aber gerade nicht. Gut, Nathalie, wir haben jetzt eben zum Beispiel über die Plattform SchülerVZ gesprochen. Bist du da auch angemeldet oder nutzt du vielleicht andere, zum Beispiel wie MySpace, Facebook, die ja, wie ich eben auch genannt habe, weltweit sehr viele Mitglieder da sind. Was nutzt du? Ich habe SchülerVZ und ICQ. Und wie bist du darauf gekommen? Ist das durch Freunde, dass sie dich da eingeladen haben oder hat sich das in deiner Schule rumgesprochen? Wie hat sich das ergeben? Ja, es hat sich in meiner Schule rumgesprochen. Man wird dann nach einer Zeit auch wirklich immer gefragt, ja, hast du SchülerVZ? Und als ich SchülerVZ hatte, war meine Mutter irgendwie davon überzeugt, dass ich auf keinen Fall ICQ haben darf, weil da sind ja so viele böse Leute drin. Und das war ein bisschen nervig, weil es haben wirklich lauter Leute gefragt, ob ich ICQ habe. Und jetzt habe ich einen eigenen Laptop und jetzt habe ich mir das einfach angeschafft. Ja, und ist das jetzt, fühlst du irgendwie so einen bestimmten Druck eben durch die Freunde oder hast du im Nachhinein festgestellt, ey, das ist wirklich eine tolle Plattform und hast eigentlich festgestellt, gut, dass ich mich da angemeldet habe oder nutzt du das sehr oft oder inwiefern würdest du jetzt SchülerVZ als nützlich bezeichnen? Ich finde das ganz nützlich, wenn man Leute noch nicht so gut kennt, aber die sympathisch findet und die kennenlernen möchte, dann kann man erstmal mit denen schreiben und rausfinden, wie die so sind. Und dann kann man sich ja auch mal treffen oder so. Genau, treffen. Bist du eher da, viele kritisieren ja gerade das, dass man eben durch Internetbekanntschaften neue Leute kennenlernt und dann die Gefahr besteht, Leute zu kennenlernen, die sich als etwas ganz anderes ausgeben und wenn man sich dann mit denen trifft, da die schlimmsten Sachen manchmal passieren können. Würdest du sagen, dass da eben vielleicht viele mehr aufpassen sollten? Ja, schon, aber so meinte ich das auch jetzt nicht wirklich. Ich meinte, wenn man die Leute schon generell vom Sehen und so kennt und auch schon so einen kleinen Eindruck von ihm bekommen hat, aber die nie so einfach ansprechen würde, dann ist das ganz gut. Würdest du da, Drillsitz, zustimmen, auch diese Aussage? Ich habe SchülerVZ auch noch nie dazu benutzt, irgendwelche neuen Leute kennenzulernen. Das verschiebe ich dann lieber auf die Realität. Also ich habe SchülerVZ nicht dafür mir zugelegt, um neue Leute kennenzulernen, sondern nur mit den Alten zu kommunizieren. Ja, das habe ich auch. Ich habe an meiner Schule auch so eine Umfrage gemacht und einer der Gründe war eben, dass sie eingeladen wurden, aber viele haben auch gesagt, um mit alten Freunden besonders in Kontakt zu bleiben. Also nicht unbedingt, dass man neue Leute kennenlernen will, sondern eben solche Plattformen die Möglichkeit bieten, immer in Kontakt bleiben, auch egal, wenn man zum Beispiel auch ein Auslandsjahr irgendwo macht, dass man immer sozusagen aktuell weiß, was mit dem Freund los ist und auch wenn man nicht alltäglich mit ihnen Kontakt hat. Ja, was ich zum Beispiel diese ganze Entwicklung, wie viele Schüler oder allgemein Menschen solche Plattformen nutzen, kann man an einer an einem Ergebnis sehen. 2008 zum Beispiel gab es, wenn man am Anfang des Jahres guckt, im Januar waren es 17,4 Millionen, die solche Plattformen benutzen. Und über das ganze Jahr bis zum Ende, im Dezember, waren es schon 24,9 Millionen Menschen, die verschiedene Plattformen genutzt haben. Und das ist ein Anstieg von 43%. Also man sieht schon, dass solche Plattformen immer, wenn nicht mehr sogar als wenn mehr genutzt werden, als statt sich vielleicht mal zu treffen. Also man sieht wirklich diese Entwicklung, diesen, ja, man kann das als demografischen Wandel in dieser Hinsicht bezeichnen. Seht ihr das auch so, dass es vielleicht in den jüngeren Klassen noch gar nicht so das Thema war und jetzt immer mehr sozusagen darüber gesprochen wird, hey, was für Plattformen benutzt du? Ja, also natürlich besteht halt so ein Druck hin, in solche sozialen Netzwerke einzutreten. Ich denke, darüber werden wir vielleicht später noch ein bisschen mehr sagen. Und ja, generell lässt sich halt dieser Wandel hin zu den Communities im Web und so halt wirklich als ein Wandel der Gesellschaft so, also noch eine noch weitere Spezifizierung halt auf technische Kommunikation und halt auf so Community-Denken übertragen. Und das ist natürlich klar, dass das weiter wächst. Drizzt, was mich mal interessieren würde, ist, werdet ihr denn im Unterricht auf solche Netzwerke vorbereitet, wie man sich da drinne verhält, was man machen sollte, was man nicht machen sollte? Ist das ein Thema im Unterricht oder lassen euch eure Lehrer da allein? Oder machen sie vielleicht sogar selber mit in den Netzwerken? Nein, also so direkt auf Netzwerke werden wir nicht vorbereitet, auch nicht auf irgendwie etwaige Gefahren, wie wir ja eben schon angesprochen haben, dass man da auch irgendwelche dubiosen Kontakte haben könnte oder sowas. Das wird eigentlich, ja, das, also diese Seite des Unterrichts wird eigentlich nicht irgendwie auch nur annäherungswert erwähnt. Auch nicht in technischen, spezifischen Fächern wie halt Informatik oder ja in Gesellschaftsfächern wie halt GMK. Da ist das noch nie zur Sprache gekommen. Auch nicht im Hinblick auf Datenschutz. Es gibt ja jetzt speziell bei Schüler-VZ-Gruppen, ich bin zum Beispiel auf so eine Gruppe gestoßen, nüchtern, schüchtern, besoffen, zu offen und halt, wie seht ihr das, in solche Gruppen überhaupt einzutreten? Ist das sinnvoll, dass man mit Gruppen, mit solchen Gruppen angibt? Und denkst du, dass es bewusst ist, dass es vielleicht eben andere, vielleicht der zukünftige Arbeitgeber sowas dann sieht? Ich denke, das könnte wirklich Folgen haben, wenn man in solche Gruppen geht, weil einen tatsächlich Arbeitgeber nicht unbedingt nehmen, weil die kontrollieren das schon. Das wurde mir auch mal mitgeteilt. Aber mal davon abgesehen würde ich auch nicht in diese Gruppe reingehen. Ja, aber sind das nicht voll die Spaßbremsen? Weil das sind doch die Gruppen, die am meisten Spaß machen, oder? Naja, es gibt ja auch noch andere und die Gruppe trifft ja nicht auf mich zu. Ich trinke eigentlich nicht. Sehr vernünftig. Was mich interessieren würde, ist dein Profil jetzt so ausgerichtet bei SchülerVZ, dass eben alle das sehen können oder nur beschränkt auf Freunde? Also bei mir ist es so ausgerichtet, dass alle das sehen können. Und bei dir, Drizzt? Bei mir auch, aber inzwischen habe ich alle Daten so geändert, dass sie nicht mehr authentisch sind. Okay. Hattest du denn schon Probleme, dass halt jemand Daten von dir abgerufen hat und die zu deinem Nachteil ausgerichtet wurden? Oder wie kam es zu diesem Umdenken? Ach, am Rande meiner politischen Aktivitäten wurde ich auf mal ein paar Fotos verlinkt, was ich dann, also wo man mich eigentlich sonst nicht hätte erkennen können. Und ja, daraufhin habe ich erstmal die betreffende Person im Real Life ein bisschen beleidigt und dann auch versucht, sowas für die Zukunft halt zu vermeiden. Okay, ich habe mal in deinem SchülerVZ-Account ein bisschen rumgeguckt und da ist mir ein Foto aufgefallen, irgendwie, ich glaube, da habt ihr eine Party gefeiert und da lag ein Mädchen irgendwie auf so einem Heuboden oder Ballen oder so, oder auf so einem Grashaufen und da stand drunter, ja, das ist genau der Haufen, wo wir vorhin alle hingepinkelt haben. Also das war wahrscheinlich nicht so vorteilhaft für deine Mitschülerin, dieses Foto, oder? Ja, das war auf dem Hurricane Festival. Da ging jetzt alles ein bisschen drunter drüber, da hatte man einfach eine Menge Spaß. Okay. Ja, aber da kommen wir vielleicht gerade auf ein Thema auch Mobbing in der binären Welt. Nathalie, ist dir schon mal sowas passiert, dass zum Beispiel du verlinkt wurdest oder irgendwelche Kommentare, die dir eben nicht gefallen haben? Ist sowas dir schon mal passiert? Mir nicht, aber zwei Freundinnen von mir haben sich mal ziemlich in die Haare bekommen. Und die eine davon ist so ein bisschen kräftiger und dann hat die andere Freundin eine Gruppe gegründet, zusammen mit ihrem Clan, und haben die genannt, das Schweinchen Mopsi sitzt auf der Weide und frisst. Also das fand ich ziemlich gemein. Ich glaube, eine andere Freundin von mir hat dann auch die Gruppe gemeldet und dann wurde die rausgeschmissen. Haben Sie sich sogar sozusagen in Real Life auch damit auseinandergesetzt oder war das wirklich nur über solche Plattformen? Das haben die sonst auch gemacht. Also die haben die ganze Zeit über die gelästert und so. Das war eigentlich ziemlich gemein. Und Rizic, hast du solche Erfahrungen gemacht mit Mobbing oder eben auch Geschichten, die du erzählen könntest? Ja, bei uns irgendwie ein paar Jahrgänge tiefer hatte sich das irgendwie mit dem Mobbing über SchülerVZ wohl so weit ausgebreitet gehabt, dass die original unsere Schulleitung in die Aula geladen hat, um dann uns einmal zu sagen, dass man ja über SchülerVZ und solche Netzwerke niemanden mobben sollte und dass das gegen niemanden in der Realität verwendet werden dürfe und dass das halt falsch sei. Ja, aber wisst ihr denn, was man machen muss, wenn man gemobbt wird? Also was es da für Eskalationswege gibt? Gehe ich zu meiner Lehrerin? Gehe ich zu meinen Freunden? Trage ich das selber aus? Wende ich mich an die SchülerVZ-Leute? Was macht man da so, wenn man halt das Problem hat, dass man selber gemobbt wird? Also normalerweise wendet man sich da mal an seine Freunde und die stellen sich dann auch auf die Seite von einem und helfen einem dann. Aber du hast ja vorhin schon beschrieben, dass die Gruppe letztendlich gelöscht wurde. Dazu muss man sich doch, glaube ich, an SchülerVZ wenden, um so eine Gruppe löschen zu lassen, oder? Ja, sicher. Das haben, wie gesagt, Freundinnen von ihr gemacht und dann wurde die Gruppe auch gelöscht. Und ist das eher so, dass man aus heiterem Himmel gemobbt wird, weil irgendwas halt im Profil nicht passt oder so? Oder ist das auch so, dass wenn man im realen Leben gemobbt wird, dass man dann auch wahrscheinlich eher bei SchülerVZ gemobbt wird? Zweite Möglichkeit. Also das erste ist weder mir noch irgendjemandem von meinen Freunden passiert. Okay, ja, dann würde ich sagen, hau ich noch mal ein bisschen Musik rein, ja, die jetzt zum Thema Mobbing passt und dann geht das gleich für euch hier weiter. Und zwar ist das Spiel, ist das Lied von den promovierten Praktikanten und heißt Shakira. Mutti hat mal wieder alles falsch gemacht. Da warst du selbst noch nicht einmal geboren. Ach, hätte sie doch lieber länger nachgedacht. Das hat sie nicht und darum hast du jetzt verloren. Die Jungs in deiner Klasse heißen Malte oder Jan. Jacqueline heißt deine Freundin, die gut Jungs aufreißen kann. Doch diese Jungs heißen dann Dustin oder Ben. Bei dir weiß jeder, deine Mutter ist Shakira-Fan. Wenn du Shakira heißt, schaffst du kein Abitur. Das ist jedem deiner Lehrer klar. Richtig erfolgreich ist in deinem Alter nur, wer Rebecca heißt, Ruth oder Waldemar. heißt Dennis, Robin, Kevin, Sven, Tom, Tim. Nicht Julius, nicht Friedrich, auch nicht Konstantin. Die haben's gut, denn zweifellos ist ihr Herr Vater Studienrat, Doktor, Unternehmensberater. Deiner legt Fliesen, packt für Aldi, mauert, ist Fußballfan. Du heißt Bastian, Lukas, Oliver oder Stan. Stefania, Kim, Chantal, Lüdi und Marion. Keine Sorge, die kriegen ihre Quittung schon. Wenn sie in die Schule kommen, werden sie richtig drangenommen. Schwer wird's für Leila, schwer für Faser, leicht für Marte, Maria, Mutter Teresa. Wenn du Shakira heißt, schaffst du kein Abitur. Das ist jedem deiner Lehre klar. Richtig erfolgreich ist in deinem Alter nur, wer Rebecca heißt, Ruth oder Waldemar. Wenn du Shakira heißt, schaffst du kein Abitur. Das ist jedem deiner Lehre klar. Richtig erfolgreich ist in deinem Alter nur, wer Rebecca heißt, Ruth oder Waldemar. Mir tut die Hüfte weh. Wenn du Shakira heißt, schaffst du kein Abitur. Das ist jedem deiner Lehre. Ja, hallo, wir sind wieder da. Eben haben wir eben gesprochen über die Plattform SchülerVZ, über Mobbingversuche. Und Rizzi, du hast eben erwähnt, dass an deiner Schule ja auch sozusagen Aufklärung betrieben wurde, dass eben Mobbing in, besonders jetzt in der binären Welt sozusagen nicht gemacht werden sollte. Nathalie, hörst du uns noch? Ich wollte dich eben auch zu diesem Thema fragen. Wurde an deiner Schule schon mal das Thema angesprochen? Mobbing eben in Plattformen wie SchülerVZ? Eigentlich nicht. Wir wurden darauf angesprochen über Mobbing generell, aber nicht bei solchen Plattformen. Würdet ihr euch wünschen, dass zum Beispiel in Fächern wie Informatik oder es würde, glaube ich, auch in Fächern wie PGW passen, da mehr darüber gesprochen wird? Die beiden Fächer haben wir gar nicht an unserer Schule. Man muss ja dazu sagen, Nathalie geht ja in Schleswig-Holstein zur Schule. Ich glaube, da sind die Fächer ein bisschen unterschiedlich als hier in Hamburg. Kann das sein? Ja. Aber Informatik habt ihr aber auch im Unterricht? Nein. Ihr habt nicht mal Informatik? Nein. Was machst du denn hier in der Sendung? Habt ihr sowas wie eine Klassenlehrerstunde oder sowas in der Art, wo ihr eben diskutieren könnt über aktuelle Themen? Ja, nicht kontinuierlich, also es wird immer festgelegt, wann das ist. Das bespricht man vorher. Und wir haben da irgendwie mal in der 6. Klasse drüber geredet, weil wir selbst so ein Problem in der Klasse hatten mit einem Mädchen. Und ja, aber wie gesagt, also über solche Sachen wie bei SchülerVZ haben wir noch nie geredet. Und Rizzi, an deiner Schule hast du ja schon eben erwähnt, denkst du, dass das gerade auch deshalb erwähnt werden sollte, weil die meisten Mobbing deshalb im Internet betreiben, weil sie vielleicht gar nicht so, nicht die Fähigkeit haben, sich so in der Realität, in der echten Welt auseinanderzusetzen? Denkst du, dass da an deinen Schulen noch viel mehr eben, Möglichkeit gegeben werden sollten, da sich auch auseinanderzusetzen und mehr sich damit zu beschäftigen? Nein, also generell würde ich sagen, die Schulen sollten mehr gegen Mobbing tun und gegen irgendwie, gegen das Diffamieren halt einzelner Personen. Aber das jetzt ungefähr, also das jetzt auf Online-Aktivitäten zu beschränken, halte ich halt in diesem Punkt halt nicht so für richtig. Man sollte mehr generell generell was gegen Mobbing machen und halt dann gegen andere Punkte von besagten Plattformen argumentieren. Jetzt mal ein bisschen weg von Plattform. Internet wird ja auch deshalb genutzt, um zum Beispiel sich bei den Hausaufgaben Hilfe zu holen. Plagiat ist da ein Stichwort, dass man auch sich manchmal dazu verführt, auch einfach Absätze abzuschreiben. Dazu wollen wir eben gleich nochmal sprechen kommen. Aber allgemein jetzt die Frage, wie oft nutzt ihr das Internet, um sich eben bei Hausaufgaben Informationen zu holen oder sich da selbst zu helfen? Ja, also ich mache überhaupt keine Hausaufgaben ohne Internet. Ich wüsste auch gar nicht, was ich dann machen sollte. Allein schon ein Englischübersetzer könnte man ja jedes Wort nachschlagen, aber in einem englischen Text ist es einfach viel einfacher. Ja, und viel schneller auch. Viel schneller einfach die Begriffe in die Suchmaschine reinzuhauen und zack hat man 10 Möglichkeiten und dann sucht man sich halt die passende raus. Und du, Nathalie, wie oft nutzt du das Internet, um für Hausaufgaben Informationen zu holen? Eigentlich mache ich das nicht, weil ich denke, dass man Hausaufgaben für sich selber machen sollte. Aber wenn man mal keine Zeit hat, also wirklich keine Zeit hat, dann ist das manchmal ganz gut. Dann kann man das schnell abschreiben und dann ist gut. Vor allem, wenn man irgendwie Lateinhausaufgaben machen muss, dann muss man nur die Überschrift eingeben und dann kommt schon der fertig übersetzte Text und zwar der gesamte. Also das ist praktisch. Ich bin ja schon ein bisschen länger raus aus der Schule, aber früher habe ich zum Beispiel auch mal, wenn ich die Hausaufgaben vergessen habe, die vom Freund abgeschrieben. Macht man das heute noch oder schreibt man die Hausaufgaben eher aus dem Internet ab, weil das halt total lame ist, die vorher noch vom Freund vom Unterricht abzuschreiben? Ja, viele Aufgaben sind einfach so spezifisch, dass man die im Netz auch gar nicht findet oder irgendwelche Zettel ausfüllen muss. Sowas, also für sowas gibt es halt im Netz praktisch kaum eine Lösung. Und das macht man dann immer noch vor der Stunde. Ja. Also das habt ihr auch schon mal gemacht. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Nathalie, so Hausaufgaben aus dem Internet abschreiben, findest du eher uncool. Mhm. Würdest du nicht machen? Nee, ich mache das einfach nicht. Wie gesagt, ich denke, dass man Hausaufgaben wirklich für sich selbst machen sollte. Man möchte ja nicht so einen schlechten Durchschnitt im Abitur haben. Und man trainiert sich selbst ja damit. Die Lehrer finden das ja nicht toll, einem Hausaufgaben aufzugeben. Die machen das, damit ihr was lernt, ne? Ja, genau. Habe ich auch schon mal von gehört. Und wenn ihr euch dann eben Informationen holen wollt, benutzt ihr welche Seiten? Weil Wikipedia ja natürlich so eines der bekanntesten ist. Ja, ich wurde schon mal gebastelt, wie ich von Wikipedia was kopiert habe. Also das ist halt inzwischen so offensichtlich, dass halt da sogar die Lehrer reingucken, wenn ihnen irgendwas verdächtig vorkommt. Ja, stimmt. Du kannst auch eine Geschichte erzählen, oder? Habe ich gehört, dass da was aufgefallen ist, apropos Plagiat? Ja, halt mal eine Geschichte. Wir hatten einen Ausflug in Lüneburg so und eigentlich haben wir nach der Hälfte erfahren, wir sollten eigentlich alles mitschreiben, was wir erlebt haben über Lüneburg und die Fakten. Und dann hatten wir dazu alle keine Lust. Weil es war halt ein schöner Ausflug und wir wollten uns den nicht durch Arbeit vermiesen. Und dann haben wir danach, also ich habe dann halt straight Wikipedia 4 Seiten kopiert und ausgedruckt und abgegeben. Noch die Hyperlinks schwarz gemacht, so von wegen. Und ja, 6 und nochmal machen. Ja, ein anderes Thema, was wir heute auch besprechen möchten, ist Open Source. Ob das ein Begriff für euch allgemein ist und ob an den Schulen das genutzt wird. Eine Frage noch davor, was für ein Betriebssystem ist an eurer Schule? Nathalie? Wie? Ich glaube, sie hat keinen Informatikunterricht, oder? An der Schule? Nein. Okay. Aber habt ihr auch keine Computer allgemein, wo ihr dann... Ach so, doch. Das sind alles, meinst du das Programm? Also wir haben alle genau. Windows auf dem Computer. Ja, und bei dir, Dursit? Ja, bei mir auch alles Windows. Und habt ihr schon mal was von Linux gehört? Ja. Und? Aber ich meine, Windows ist doch gut. Nee, Windows ist nicht so gut. Darüber kann man sich streiten. Und nutzen die meisten, die ihr auch so kennt, Windows? Oder was für einen Trend kann man da in eurer Umgebung sozusagen heraussehen? Ja, meine Freunde benutzen eigentlich wirklich alle Windows. Ja, das Ding ist, auf Windows kann man halt sehr gut Computerspiele spielen. Deswegen ist es halt vor allen Dingen bei Jugendlichen und Kindern sehr populär. Und Sicherheit und Bedienfreundlichkeit, sowas findet man halt vor allen Dingen dann bei offenen Standards, die man halt auch noch zur Not selbst modifizieren kann, sodass sie perfekt auf die eigenen Bedürfnisse dann angepasst sind. Offene Standards ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Nutzt ihr, jetzt sage ich mal, eher Word und das Word-Document-Format von Microsoft, um eure Texte an der Schule auszutauschen und abzugeben? Oder ist euch schon mal das Open-Document-Format über den Weg gelaufen, also ein freies Standardformat, mit dem man Textdokumente austauschen kann? Wie ist das? Gehen die Schulen da bei euch drauf ein im Unterricht? Ja, also wir haben die drei Schreibprogramme, einmal StarOffice, einmal das von Windows, Word und dann halt noch OpenOffice, das ist halt das Freipendant. Und kannst du uns sagen, was die Unterschiede eigentlich zwischen StarOffice und OpenOffice sind? Minimal sind die doch die Unterschiede, oder? Es ist doch eigentlich dasselbe Programm, bloß dass das eine was kostet und das andere nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du nichts zu sagen? Okay, erzähl weiter, Entschuldigung. Auf jeden Fall sind die Lehrer schon überfordert, wenn man, also heutzutage schicken wir Hausaufgaben halt auch per Mail und sowas, ist halt inzwischen normal geworden, aber wenn man den Lehrern dann halt irgendwie eine Datei im ODT-Format zuschickt, dann weiß man halt, dass die die praktisch nicht öffnen können und erstmal böhmische Dörfer gucken, weil die einfach gar nicht OpenOffice benutzen, sondern irgendwie noch ihr Word, das sie seit 5 Jahren benutzen und wo sie wissen, wie sie das 100%ig bedienen können. Müssten da die Lehrer deiner Meinung nach mal bei den Schülern zur Nachhilfe kommen? Oder ist das eher, dass sie sich halt an ihre Programme gewöhnt haben oder dass sie keine Zeit haben, halt sich mit neuen Programmen auseinanderzusetzen? Ich glaube, Lehrer haben immer die Zeit, sich mit Programmen auseinanderzusetzen, weil sie einfach Zeit haben. Und ich habe jetzt schon mit mehreren Informatiklehrern darüber gesprochen, die auch mehr versucht haben, an ihren Schulen offene Systeme einzuführen, dann aber immer an der Stammlehrerschaft gescheitert sind, die halt weiter genau ihren Internet Explorer auf dem Desktop liegen haben wollte und genau weiß, wie das Icon aussieht und genau dann immer darauf klicken, wenn sie Internet brauchen. Wenn da jetzt daneben ein Firefox-Icon wäre oder sowas, dann könnten sie damit gar nicht umgehen. Darum sind die Lehrer halt also technisch hinterher und haben nicht mal Lust, sich darauf anzupassen, an den technischen Fortschritt. Was würdest du denn empfehlen, um das zu verbessern? Müsste man die Lehrer einfach zu Schulungsmaßnahmen schicken? Müsste da der Staat mehr darauf achten, dass sich Open Source mehr an den Schulen durchsetzt? Oder was wären deine Lösungsvorschläge, um hier mal ein bisschen Bewegung reinzubringen? Ja, Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer erachte ich eigentlich als ein ganz sinnvolles Mittel. Den Lehrern zum einen halt die Ideologie freier Standards näher zu bringen und dann andererseits den Komfort, den sie halt auch bieten, ganz effektiv. Und wir haben ja jetzt schon das Beispiel von Word gerade benutzt. OpenOffice bietet halt neben dem besagten Format auch noch viele weitere perfekte Funktionen, bei denen es halt Word voraus ist und deswegen ist es eigentlich nur rückständig noch auf Word zu schreiben und die Lehrer sollten dahin gedrängt werden, sich umzuorientieren. Ja, ich möchte nochmal dazu sagen, OpenOffice kann man sich völlig kostenlos herunterladen und das Open-Document-Format, das OpenOffice speichert, ist ja von der ISO inzwischen zertifiziert, ist also ein zertifiziertes, freies, offenes Format. Und der Vorteil ist halt, dass wir das auch in 100 Jahren immer noch öffnen können, weil es halt völlig offengelegt ist. Während wir ein Word-Dokument können wir vielleicht irgendwie in 50 Jahren nicht mehr öffnen, wenn Microsoft beschließt, dieses Format nicht mehr zu unterstützen. Und das ist ja halt niemals offengelegt worden, dieses Format. Also kann das auch irgendwie kein anderer nachprogrammieren. Und da könnten irgendwelche kleinen Gemeinheiten drin sein. Deswegen sollten eigentlich die Schulen heutzutage auf offene Standards setzen. Und hier in Hamburg gibt es auch schon viele Schulen, die Linux einsetzen, aber das Corvey-Gymnasium gehört anscheinend nicht dazu. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das Corvey-Gymnasium von Dörpsweg weiß ich das auch, da ist mein Informatikunterricht. Die haben halt schon, beide Schulen haben Versuche unternommen, ihre Systeme umzustellen und sind halt daran gescheitert. Okay, dann haue ich jetzt nochmal ein bisschen Musik rein und dann unterhalten wir uns gleich über das nächste Thema. Okay. Thank you. was wir da gerade gehört haben, war von Joachim, A New Hope. Und ich glaube, die Schüler von heute sind irgendwie die Hoffnung für uns, für morgen. Und deswegen habe ich das Lied mal gespielt. Ja, wir haben eben darüber gesprochen, inwieweit die Lehrer up to date an Schulen sind und inwieweit für sie der Begriff Open Source etwas darstellt. Ich wollte ein Projekt vorstellen. Also in Australien ist zum Beispiel geplant, dass jeder Schüler ein Laptop bekommen soll. Und jetzt frage eben an Natalie und Rizit, wie würdet ihr das finden, was in Deutschland? Wer würde das Arbeiten an Schulen erleichtern, eben, dass jeder einen Laptop haben würde? Eben Sachen, die wir schon vorhin angewähnt haben, zum Beispiel Vokabeln nachschlagen, dass alles viel schneller gehen würde, nicht lästige irgendwie Bücher mitschleppen. Würdet ihr so ein Projekt auch hier in Deutschland gerne haben? Sicher wäre das praktisch, sowas zu haben, aber es ist einmal ziemlich teuer und da musste man aber auch wirklich anfangen, Schülern in der 5. Klasse beizubringen, wie man richtig tippt. Und Rizit, was meinst du? Würdest du das cool finden, endlich mal so ein Laptop immer nur mitzuschleppen zu müssen? Ja, das wäre natürlich sehr vorteilhaft, wobei man dann immer auch irgendwie sehen muss, was das für Konsequenzen mitbringt. Allein schon, wir hatten an unserer Schule diskutiert, ein offenes WLAN zu machen. Da findet sich aber keiner, der dann die Verantwortung auf sich nehmen würde, halt auch die Sicherheit dann des Netzwerks halt zu garantieren, weil gerade in der pubertären Phase macht man doch noch einen Haufen Scheiße mit einem PC und einer Internetverbindung. Und das ist halt, also man müsste dann direkt ab der 5. Klasse praktisch auch so eine Netzkompetenz erziehen, zusammen dann mit dem Laptop. Ich habe mal eine Studie gelesen und zwar ging es da auch um eine Schule im Ausland, wo die Schüler halt alle Laptops hatten. Und dort ist herausgekommen, dass die Schüler relativ viel Angst vor den Laptops hatten. Sie hatten zum Beispiel Angst, dass sie ihre Dateien verlieren, dass sie was, wenn sie es nicht richtig gespeichert haben, dass es verloren geht. Kann man natürlich sagen, die sind nicht richtig auf einen Laptop vorbereitet worden. Aber ist das auch so, sag ich mal, bei dir, Drizzt, habe ich so das Gefühl, du bist sehr techniknah, also sehr viel unterwegs im Internet. Aber wie ist das zum Beispiel bei dir, Natalie, wenn man halt nicht so viel Beziehung zum Computer hat? Hat man da eher Angst vor dem oder setzt man den als Arbeitsmaschine an? Hast du zum Beispiel Angst, dass deine Dateien verloren gehen, wenn du irgendwo einen falschen Knopf drückst? Oder sagst du dir, das kann ja nicht passieren, ich habe das Ding im Griff? Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt, dass ich so trottelig bin, dann einen falschen Knopf zu drücken und dann auf einmal alles zu löschen. Aber ich glaube, das kann irgendwie sein, dass der abstürzt und dann wirklich Sachen verloren gehen. Und wenn man dann so eine 6-Wochen-Arbeit da dran hat, über ein Referat oder was weiß ich, dann ist das natürlich schlecht. Tristan, aber du hast doch da einen Tipp für uns. Was macht man, damit seine 6-Wochen-Arbeit nicht verloren geht? Save early, save often, immer Backups machen. Genau. Und das wäre dann auch wieder ein Thema für die Lehrer, dass sie halt den Schülern beibringen, wie man vernünftige Backups macht. Oder vielleicht könnten die Schüler, die Schulen ja auch Server dafür zur Verfügung stellen, dass die Schüler halt, wenn sie halt im Unterricht sind, automatisch Backups machen auf die Server in der Schule, sodass halt nichts verloren geht. Dann müssen die Schüler auch keine Angst haben, dass ihre Hausaufgaben weg sind oder so. Und das Kopieren der Hausaufgaben geht ja dann auch wesentlich einfacher. Letztendlich aber auch für die Lehrer das Kontrollieren, weil die können dann ja relativ einfach feststellen, ob die Schüler unterschiedliche Dateien abgegeben haben oder dieselben. Apropos Kopie, wird eigentlich an neuen Schulen darauf explizit darauf hingewiesen, wie man zitieren soll oder wie man eben, wenn man schon sich Informationen holt, was der Lehrer genau verlangt, wie das gekennzeichnet werden soll. Also ist das wirklich sehr klar dargestellt, wird darüber gesprochen oder kann man da eigentlich leicht munkeln, weil der Lehrer sowieso dann nie wirklich darauf aufmerksam gemacht hat? Also zum Beispiel bei Referaten ist das bei uns so, dass man am Ende des Referats immer die Quellen hinschreiben muss, woher man das hat. Und ich glaube, das wird auch kontrolliert, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendeine Oberstufe. Die mussten so eine Monatsarbeit machen und eine Gruppe hat das irgendwie auf den letzten Drücker gemacht und haben dann alles bei Wikipedia kopiert und wurden dann erwischt. Das war eine 6. Also kann man sagen, die Lehrer heutzutage schauen schon mal im Internet und in der Wikipedia nach, ob man sich da nicht was rauskopiert hat? Ja, das machen die schon. Weil es teilweise wirklich oft vorkommt, dass das jemand macht. Und Rizit, wie ist es bei dir? So richtiges Zitieren oder abschnitteweise halt irgendwie, verweisen, haben wir so explizit nicht gelernt. Natürlich wird halt immer, wie Nathalie gerade schon gesagt hat, so eine Quellenangabe gefordert. Aber da reicht dann halt auch praktisch Wikipedia Deutschland. Also Wikipedia und dann als Suchwort Deutschland. So, das würde dem Lehrer halt schon genügen. Man müsste dann nicht auf die einzelnen Blöcke oder einzelnen Abschnitte oder wo man die Informationen jetzt her hat, darauf müsste man dann nicht verweisen. Und so allgemeine Zitierregeln, dass man halt das in Anführungszeichen setzt, eine Fußnote dran macht, den Autor, das Buch oder die Internetseite angibt, sowas kommt im Unterricht bei euch eher nicht dran, oder doch? Ja, ist ja schon ein Stück weit ähnlich, wie wenn man ein Buch zitiert oder ein anderes Werk. Und also explizit wird uns das nicht gesagt, aber ich denke, dass wir die Kompetenz dafür, richtig zu zitieren, halt im Laufe unserer ganzen Deutschstunden, in denen wir zitieren, explizit hatten, halt erworben haben. Ich würde jetzt gerne, nicht wirklich abschließend, aber die ganzen Themen, die wir vorhin angesprochen haben, mit einem Interview ergänzen, das ich an meiner Schule geführt habe mit einem Informatiklehrer. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, hat sich eben auf Open Source bezogen und wieso unsere Schule, das Gutkörper-Gymnasium, Windows benutzt. Und die weiteren Fragen werdet ihr dann im Laufe des Interviews dann hören. Okay, dann spiele ich das Interview jetzt mal. Dass Microsoft ein Monopol fast hat auf das Betriebssystem und auch auf die gängigen Anwendungen. Deshalb laufen die Schülerrechner unter Windows. Vielleicht nicht so bekannt ist, dass unser Server unter Linux läuft. Die Windows-Programme oder alle Programme von Microsoft sind nun mal so weit verbreitet, haben, glaube ich, eine Verbreitung von über 95%. Und wenn andere Textverarbeitungsprogramme benutzt werden, gibt es meistens Probleme mit der Kompatibilität. Mhm. Uns bleibt nichts anderes übrig. Also. Okay. Und Schüler haben es ja auch zu Hause, also das ist der Grund. Genau, was Schüler auch nutzen, ist ja die Plattform unter anderem SchülerVZ. Und da würde ich gerne Ihre Meinung dazu wissen, ob Sie es gut finden, dass man sich jetzt eben so miteinander immer kommuniziert, oder sehen Sie auch da Gefahren in dieser Nutzung von solchen Plattformen? Ich weiß, dass es solche Plattformen gibt. Ich bin selbst noch nicht auf solchen Plattformen gewesen, aber alle Plattformen im Internet bergen eine sehr große Gefahr, weil Leute sich da auch wohl anonym einloggen können, andere ausfragen, sich Informationen erschleichen, Vertrauen erschleichen. Ich kann nur raten, jedem Schüler, jedem Jugendlichen, jedem Menschen vorsichtig sein mit der Preisgabe von privaten Daten oder Sachen aus der Intimsphäre. Das, was erstmal im Internet ist, was irgendwo steht, kann keiner mehr anschließend löschen. Sonst könnte irgendjemand schon 14 Tage später es leid tun, irgendwas veröffentlicht zu haben. Zurücknehmen kann er es nicht. Denken Sie aber, das ist vielen Schülern bewusst, oder vielleicht wissen Sie es ja gar nicht, was mit den Daten passiert? Die Schüler wissen es nicht, aber ich reduziere es jetzt nicht nur auf Schüler, sondern viele, die Menschen, auch Erwachsene, sind da sehr naiv. Also ich bin erstaunt, wie auch erwachsene Menschen Details aus ihrer Intimsphäre preisgeben auf irgendwelchen Plattformen. Ich persönlich achte sehr darauf, dass mein Name nicht veröffentlicht wird im Internet und man es möglichst nicht über Google findet. Also ich weiß mittlerweile, es gibt ja jetzt schon andere Suchmaschinen, die nur Namen sammeln. Gibt es jede Menge Suchmaschinen, die also preisgeben, was über wen zu finden ist. Auch Gästebucheinträge werden dort, witzig gemeinte Gästebucheinträge können einem später mal um die Ohren gehauen werden. Also wer Peter Müller heißt, der braucht vielleicht mit seinem Namen nicht so zurückzuhalten, aber wer einen Namen hat, der nicht so geläufig ist, sollte damit vorsichtig umgehen. Jetzt eine Frage, nicht nur speziell, weil Sie Informatiklehrer sind, sondern allgemein als Lehrer. Schüler nutzen ja das Internet auch oft, um Hausaufgaben oder sich da Hilfe zu nutzen. Sehen Sie eine Entwicklung, dass Sie oft sozusagen Plagiate als Hausaufgaben bekommen, wo Sie dann merken, dass es eigentlich gar nicht selbst geschrieben werden kann? Ja, also dazu kann ich nur aus meiner Schulzeit erzählen. Sowas haben wir nicht gemacht als Schüler, irgendwas aus dem Internet runtergezogen. Das lag aber daran, dass es sowas nicht gab und auch keiner von geträumt hat. Es gab zu jedem literaturischen Werk gab es Sekundärliteratur, die konnte man sich in Büchereien ausleihen und da haben wir dann auch hemmungslos abgeschrieben. Und auch, also das ist uralt, dass man irgendwo Informationen übernommen hat. Es war allerdings mühsam, man musste zur Bücherei hin, man musste sich da durch Karteikarten oder was sonst durchsuchen. Das ist heute eine Klacksache mit Suchmaschinen, das zu finden. Also, aber dieses Problem hat es früher schon gegeben, dass irgendwas kritiklos übernommen worden ist. Aber jetzt sind die Schüler sozusagen mehr verführt, das zu machen, ja, oder? Ja, sie haben es einfacher. Der Lerneffekt ist der gleiche, wenn man was kritiklos übernimmt. Also man sollte, also auch bei Wikipedia zum Beispiel, sollte man ja vorsichtig sein mit den Informationen von Wikipedia. Man sollte auch wissen, dass die immer sehr einseitig sind, also dass da Interessen häufig hinterstehen. Ja, ich denke, das Interview hat die Themen, die wir heute besprochen haben, ein bisschen abgerundet. Ich möchte an die letzte Frage vielleicht anknüpfen. Der Lehrer sagt ja halt, dass dieses Problem eben vom Abschreiben nicht wirklich jetzt aktuell ist, dass es schon eigentlich immer so war, dass man, wenn man eben die Möglichkeit hatte, dann sich die Information auch einfach so, wie er das genannt hat, ohne wirklich da Schuldgefühl zu haben, abzuschreiben. Denkt ihr aber, weil es eben für uns so leicht ist, an Informationen zu kommen, dass wir mittlerweile durch die ganze fortschreitende Technik ja abhängig werden, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich vielleicht daran denken, ja, die Hausaufgaben selbstständig zu machen, weil es ja gerade so einfach ist, hey, mal schnell zu googeln oder auch was auch immer andere Suchmaschinen dafür zu nutzen. Inwieweit, also wie oft nutzt ihr das Internet sozusagen, wie oft schaltet ihr mal den Knopf an und denkt vielleicht gar nicht mal drüber nach, ja, das jetzt mal ohne den Computer was zu machen? Nathalie, hörst du uns noch? Ja, bei mir war das halt so, dass ich bis vor kurzem auch nur eine halbe Stunde ins Internet durfte und deswegen war das eigentlich klar, dass ich das nicht so oft gemacht habe. Mittlerweile, ja, ist es irgendwie dabei geblieben. Wird das sozusagen jetzt zu so einer Gewohnheit, dass du eben immer, du meinst ja ICQ oder SchülerVZ, dass du gleich daran gehst und ja mal zu gucken, was alles ja Neues passiert ist? Ja klar, also man schaltet schon irgendwie einmal einen Tag mal den Computer an und guckt, ob man halt Nachrichten bekommen hat. Aber ich könnte auch ohne, also ich bin ja nicht abhängig. Ja, das kann glaube ich nicht jeder sagen, also so in meinem Umfeld, ich weiß nicht, ob ich das so behaupten könnte. Was sagst du da, Josette, dazu? Ja, ich habe den Computer halt auch immer laufen und würde ihn halt auch immer für meine Hausaufgaben benutzen, sofern ich denn die Möglichkeit habe, ihn zu benutzen. Mich würde ja mal interessieren, auf welchen Seiten seid ihr denn so hauptsächlich unterwegs? Was sind eure liebsten Links, die halt jeden Tag wieder anklickt? Bei dir, Drizzt? Die ersten 3 Google-Ergebnisse. Okay. Zu meinen Hausaufgaben, ja. Bei mir sind SchülerVZ, ICQ und YouTube. Okay. Und bei dir, Hexe? Ja, also ich google nicht, sondern ich forestle. Das ist eine Suchmaschine, wo man gleichzeitig dann für den Regenwald was macht. Also dass da Geld dafür einfließt. Ich, ja, dafür nutze ich, um halt Informationen zu suchen. Und sonst, ja, YouTube ist auch eben sehr bekannt, um sich da nette Videos anzuschauen. Und Plattformen wie MySpace finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es speziell auch für die, die sich für Musik interessieren, eine ganz interessante Plattform ist. Ja, ja, ich, wieso ich eigentlich vielleicht auf das Thema, ja, inwieweit abhängig wir von der Technik sind, ja, gefragt habe, ist, weil ich mich selbst damit beschäftigt habe und Jetzt komme ich auf ein ganz anderes Thema vielleicht zu sprechen. Also ich weiß gar nicht, ob ihr mal von Poetry Slam gehört habt. Ja, Tristan macht eine Handbewegung. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so passend zur Sendung ist. Jedenfalls mache bei einem Workshop im Schauspielhaus mit. Und ich wollte euch gerne einen Text vortragen, der sich auch eben mit Technik befasst und inwieweit wir davon abhängig sind. Oder auch die Frage, ob inwieweit sich der Mensch sozusagen zu einer, nein, nicht Maschine, aber schon so entwickelt. Ich sage schon vorweg, vielen Dank für die eben Beiträge von den Gästen Drizzt und Nathalie, vielen Dank. Gut, dann fange ich einfach mal an, meinen Text vorzutragen. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, technische Wut. Technische Wut? Paradox, oder? Irgendwie unlogisch, nicht wahr? Doch so alltäglich in mir. Jeden Tag speichere ich neue Daten, forme mein Gehirn. Doch möchte es manchmal formatieren, wenn ich jede Stunde Hieroglyphen für andere Unwahrheiten erhalte. Wenn jede Minute die Aktualisierung meines Programms in mir ein Virus spüren lassen, wie jede Sekunde. Neu gesendete Nachrichten meine Festplatte überlasten. Ich bestehe aus solcher Codes. Gemischte, verdrehte Buchstaben und Zahlen aneinandergereiht ineinander, verdrillt, die mich zu dem machen, was ich bin oder nicht bin. Jeder Fehler wird irgendwie behoben, umgeschrieben, aber nie vergessen, nie vollständig gelöscht. Nur lauter Dateioperationen. Denn die Instruktion und Kombination der Erbinformationen bestimmt die Klassifikation in Populationen, sie bestimmt die Generation des Bürgers Positionen. Menschliche Gefühle im kalten, hektischen Verhalten. Wir schreiben, tippen, chatten, telefonieren und haben keine Zeit mehr zu fühlen, zu realisieren, zu reagieren. Die Ignoranz multipliziert sich, verbreitet sich, wächst. Wir schauen in Bildschirmen keine Gesichter mehr, denn Verbindung bedeutet für uns Internet und so sind wir verbunden durchs Internet. Nebeneinander stehende Realitäten, Simulationen von Simulationen, Kopien von Kopien, unübersichtbare, unzugängliche Dimensionen, gefangen in einem Labyrinth von einem unendlichen, fortschreitenden Etwas. Jede Woche die gleichen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Wie viel Spam gibt es auf dieser Welt? Wie viel Spam trage ich in mir und wie viel Spam bekommst du von mir? Wie viele Versions finde ich die Gesellschaft anzunehmen? Wie viele Instrumente schrauben an mir? Wie viel Illegales lade ich in mich und wie viel Legales kostet es mich? Ich layoute mich, möglichst mit dem besten Programm, das man installieren kann. Achte auf die neuesten Updates, die coolsten Effekte, auf den besten Schnickschnack in diesem künstlichen, modellierenden Leben. Illustrieren, retuschieren, transformieren, platzieren, skalieren. Und dabei hat jedes neue Design weniger von mir. Ich verliere mich in der Größe der Informationen, in den Weiten des Internets, vollgedröhnt mit Sounds und Beats, versunken in Elektrizität. Rotation, Vibration, Zirkulation, Kalkulation, Abstraktion. Und ich merke gar nicht dabei, dass ich mein Herz verliere, es deinstalliere. Jeden Monat die gleichen Themen, die uns bewegen. Sehnsucht nach der Flatrate-Liebe. Ohne zu spielen und aber auch zu investieren, ohne sich seine IP-Adresse zu bekennen, online statt offline. Wir suchen nach dem Wahren, dem Echten, vielleicht einer Lösung des Ganzen in einer virtuellen Welt, in dem Holodeck des Universums, in einem Nichts von Nichts. Mit einem Klick ist doch eh alles weg. Mit dem unangenehmen, erschreckenden, leidvollen schließen wir, brechen wir ab. So einfach der Wechsel, die Veränderung, die Verdrängung. Ich sehe um mich herum lauter Browser, die alles Mögliche durchblättern und durchstöbern. Lauter nervige Pop-ups, die unvorsehbar auftauchen. Blicke und Berührung von Massen in einem unsichtbaren Raum. Fremde Körper tasten mit Tasten, berühren mit Tasten, vergewaltigen mit Tasten. Abtasten, antasten, ertasten, betasten, durchtasten, entlangtasten. Und nirgendwo eine geeignete Firewall, die von Hackern schützt. Eine Wand, die beschützt. Denn Attraktionen können zu falschen Intentionen führen, zu Indiskretion, Kollektion von Perversion. Perversion? Jedes Jahr ist schneller als das andere, vergeht in Millisekunden oder Nanosekunden, Pikosekunden, Femtosekunden. Weiter komme ich nicht, habe meinen Verstand schon längst verloren. Erschaffene Zusammenhänge, die ich nicht lesen kann, denen ich nicht folgen kann, die ich nicht nachvollziehen kann. Baut mir doch mehr Synapsen ein, um wieder funktionsfähig, leistungsstark zu sein. Ich sehe nur noch Menschen, die einander vorbeigehen wie kleine Plastikteilchen, die nicht zusammenstoßen müssen, um ein Ganzes zu schaffen. Jeder kennt den anderen, idealisiert den anderen und versucht sich in die Gehirne der anderen zu beamen. Elektrische Ströme aus Machtverhältnissen, heiße Kraftmessung zum Bilden von Funktionen der Wahrheiten, Geld als Gewinn, Geld zum Gewinn, lauter Reproduktion und Modifikation von Machtpositionen. Ist sie auf einmal alles verschwommen? Lauter Pixel, schwer erkennbare Einsen und Nullen, die an meinen Augen herunterschwimmen, herunterfallen. Ich möchte in die Ferne blicken können, ich will umhüllt sein von bekannten Dingen, die aber doch so unbekannt sind, will mich von diesem Kasten befreien, dieser Einengung, die man nicht definieren kann. Herunterfahren, ausschalten, ein Computerabsturz, wie? Meine Gedanken schwarz auf weiß gedruckt, abhängig von der einen Technik, von der Technik. Doch abhängig von Technik ist nicht das gleiche wie Technik zu verkörpern. Technik zu nutzen ist nicht gleich wie Technik ausgenutzt zu werden. Technischer Fortschritt ist nicht das gleiche wie technisch fortzuschreiten. Ich bin nicht kompatibel mit dieser Welt, mir scheint nichts plausibel. Ich entfremde den Menschen in mir, Reizüberflutung, Medienkummer, nur noch Terror, Marrow, Pharaoh, Sharrow und ich Arrow. Wow. Also ich habe noch niemanden getroffen, der es wirklich so treffend auf den Punkt gebracht hat. Da an dieser Stelle kann ich auch nochmal Werbung machen. Also wer sich für Poetry Slam interessiert und wer vielleicht mich auch nochmal irgendwo anders hören will, diesen Freitag, also morgen, gibt es im Haus 73 einen Poetry Slam U20, also alle, die unter 20 sind, auch viele aus meinem Workshop, den ich erwähnt habe vom Schauspielhaus. Und das Finale von unserem Workshop sozusagen ist am 7. Juni im Schauspielhaus Malersaal. Das ist dann um 21 Uhr. Also ich würde mich freuen, wenn viele kommen würden. Hexe, wirst du denn dieses geniale Machwerk auch hier nach der Sendung auf unsere Seite stellen, damit man das nochmal nachlesen kann? Weil du hast ja wirklich so viel gesagt. Also und ich fand das alles so zutreffend. Also das konnte ich mir alles gar nicht merken. Ja, das auf jeden Fall werde ich auf die Seite stellen. Und nicht nur das. Alle Quellen zu unseren Beiträgen, wo wir unsere Quellen haben, werden wir auch auf unsere Seite stellen. Und Nerd6, was stellen wir noch alles rein? Den Podcast, also genau, die Sendung Podcast, könnt ihr euch anhören. Könnt ihr als Org dann herunterladen. Ich glaube, dieser VCL ist dann am besten, oder? Mit dem man das abspielen kann. Obwohl, wir werden auch einen Flash-Player bei uns auf die Seite packen. Dann könnt ihr euch das auch direkt im Webbrowser anhören. Wenn euch das Org-Format, das ein freies, offenes, gutes Format ist, nicht zusagt, weil es euer MP3-Player nicht mag, weil der möchte nämlich immer gerne MP3s haben und kein Org-Vorbis. Aber wenn ihr euch demnächst mal einen MP3-Player kauft, achtet darauf, dass auch Org abspielen kann, dann seid ihr kompatibel zum FSK. Und ich sage euch eins, das Org-Format ist das Bessere, auch wenn ihr es nicht glaubt. Gut, ich freue mich. Also meine erste Sendung habe ich ja hoffentlich gut überstanden heute. Ach, ich finde, sie hat das super gemacht. Was sagst du dazu, Drizzt? Top. Nathalie, hat es dir gefallen? Ja, natürlich, wirklich gut. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, auch das Thema besonders und eure Beiträge. Nochmals vielen Dank und ja, wir sind jetzt zum Schluss gekommen. Jo, wir haben sowieso schon überzogen. Also keiner ist da, der hier uns rausdrängeln will, dann können wir auch noch ein bisschen was erzählen. Also wenn noch jemand seine Eltern, Verwandten lieben grüßen will, ne? Also Hamburg hört euch zu und über Internet vielleicht sogar die ganze Welt. Also, möchtest du anfangen, Nathalie? Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße alle Freunde von meiner Mutter aus Hamburg. Erzähl weiter. Und Clara Pulver. Das ist eine Freundin von mir. Sie wohnt in Hamburg. Vielleicht hat sie es ja gehört. Ja, ich grüße die Leute dann aus meinem 13. Jahrgang, die jetzt mit mir alle fertig sind und bald in den Abitaumel eintreten werden. Und dann noch meine Freunde aus der Soll. Noch irgendwelche abschließenden Worte, Hexe? Wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ja, also ich fand es auch toll. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, geht auf unsere Seite www.fsk-hh.org. Da werden wir gleich alles für euch online stellen. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr sie noch euren Freunden, Verwandten, Bekannten vorspielen. Und ansonsten hört ihr uns in 2 Wochen am Donnerstag wieder um 19 Uhr.